hast schon so viel mitgemacht. Du lebst am Tag und lebst bei Nacht. Hast oft geweint, denn es war nie leicht. Doch selbst geteilt warst du noch eins. Du bist so dreckig, wunderschön, einzigartig anzusehen. Nur bei dir fühl ich mich zu Hause. Du bist mein Berlin. Du bist mein Berlin. Bist so verrückt und hast mit Leidenschaft. Machst alles, was sonst keiner macht. Berlin, das ist mein Berlin. Du wurdest oft kaputt gemacht. Doch jeder findet bei dir seinen Platz. Am Ende bist du vielleicht ein neuer Anfang. Steckst voller Chancen ein Leben lang. Du bist so dreckig, wunderschön, einzigartig anzusehen. Nur bei dir fühl ich mich zu Hause. Du bist mein Berlin. Du bist mein Berlin. Bist so verrückt und hast mit Leidenschaft. Machst alles, was sonst keiner macht. Berlin, das ist mein Berlin. Voller Hoffnung, voll mit Euphorie. Zwischen Chaos und Genie. Manchmal so hässlich und dann so schön. Du bist mein Berlin. Du bist mein Berlin. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Du bist mein Berlin. Du bist mein Berlin.